Abschnitt 11 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Marinevertrag, Teil 1. Zu meinen besten Kameraden während der Schulzeit gehörte ein Knabe namens Percy Phelps. Wir standen im gleichen Alter, doch war er mir um 2 Klassen voraus. Wegen seiner großen Begabung fielen ihm alljährlich die Preise zu, welche die Schule zu vergeben hatte, und noch beim Abgang verschaffte ihm sein vorzügliches Examen ein Stipendium, in dessen Besitz er seine Studien auf der Universität Cambridge mit Glanz fortsetzen konnte. Ich erinnere mich, dass er vornehme Verwandte hatte. Sein Oheim mütterlicherseits war Lord Holdhurst, der berühmte Abgeordnete der konservativen Partei. Das wussten wir schon als ganz kleine Knaben. Doch brachte es Phelps in der Schule keinerlei Vorteil. Es war für uns nur ein Grund mehr, ihn tüchtig auf dem Spielplatz herumzuhetzen oder ihm, wenn sich die Gelegenheit bot, den großen Ball ans Schienbein zu werfen. Bei seinem Eintritt in die Welt wurde das natürlich anders. Ich hörte noch gerüchteweise, er habe auf Verwendung einflussreicher Personen eine gute Anstellung im Auswärtigen Amt erhalten, für die ihn seine Begabung befähigte. Dann verlor ich ihn jahrelang ganz aus dem Gesicht, bis er sich mir eines Morgens durch den folgenden Brief wieder ins Gedächtnis zurückrief. Briarbrae, Woking. Mein lieber Watson, ohne Zweifel erinnerst du dich noch von der Schulzeit her an Phelps, genannt Kaulquappe, der in der 5. Klasse war, als du die 3. besuchtest. Möglicherweise hast du auch erfahren, dass mir mein Onkel eine Stelle im Auswärtigen Amte verschafft hat. Diesen ehrenvollen Vertrauensposten habe ich seither bekleidet, aber ein entsetzliches Missgeschick hat mit einem Schlag meine ganze Zukunft vernichtet. Es würde zu weit führen, wollte ich dir mein Unglück schriftlich auseinandersetzen. Falls du auf meine Bitte eingehst, wirst du ohnehin alle Einzelheiten aus meinem Munde hören müssen. Ich bin eben erst von einem Nervenfieber genesen, das mich 9 Wochen lang ans Bett gefesselt hat, und ich fühle mich noch recht schwach. Könntest du mich wohl besuchen und deinen Freund Holmes veranlassen, dich zu begleiten? Ich möchte gern seine Ansicht über den Fall hören, trotz der Versicherung der Polizei, dass sich nichts mehr tun lässt. Bitte bring ihn so bald wie möglich hierher. Jede Minute wird mir zur Ewigkeit, solange ich noch in dieser entsetzlichen Spannung lebe. Sage ihm, dass es nicht ein Beweis von mangelndem Vertrauen ist, wenn ich ihn erst jetzt um Rat frage. Ich war seit jenem Schicksalsschlag wie von Sinnen. Jetzt bin ich zwar wieder zu mir selbst gekommen, doch wage ich kaum an die Geschichte zu denken, weil ich einen Rückfall fürchte. Noch fühle ich mich nicht einmal stark genug, um selber zu schreiben, und muss diese Zeilen diktieren. Nicht wahr? Du kommst zu deinem Freunde, zu deinem alten Schulkameraden Percy Phelps. Es lag etwas so Hilfloses und Rührendes in der Art, wie er mich wiederholt anflehte, Holmes zu ihm zu bringen, dass ich nichts unversucht gelassen hätte, um seinen Wunsch zu erfüllen. Doch kannte ich Holmes gut genug, um zu wissen, dass er jedem Klienten seine Dienste aufs Bereitwilligste zur Verfügung stellte, wenn es galt, seine Kunst auszuüben. So beschloss ich denn, ihn ohne Zögern aufzusuchen, und betrat schon eine Stunde nach dem Frühstück meine frühere Wohnung in der Bakerstraße. Sherlock Holmes saß im Schlafrock an einem Seitentisch und war eifrig mit einer chemischen Analyse beschäftigt. Über der bläulichen Flamme des Bunsenbrenners siedete und brodelte in der Retorte eine Flüssigkeit, deren destillierte Tropfen sich in einem 2-Liter-Maße sammelten. Als ich eintrat, hob mein Freund kaum den Blick. Das Experiment, welches er vorhatte, mochte wohl sehr wichtig sein. Ich setzte mich in einen Lehnstuhl und wartete, während er seine Pipette bald in diese, bald in jene Flasche eintauchte. Endlich trat er mit der fertigen Lösung im Reagenzglas vor mich hin, in der rechten einen Streifen Lackmuspapier haltend. Du kommst gerade in einem kritischen Moment, Watson, sagte er. Behält dies Papier seine blaue Farbe, so ist alles gut. Wird es rot, so kostet es ein Menschenleben. Er tauchte es in das Glas und sofort nahm es eine schmutzige, feuerrote Färbung an. Ich dachte es mir wohl, sagte er. In einem Augenblick stehe ich dir zu Diensten, Watson. Nimm dir Tabak aus dem persischen Pantoffel. Er setzte sich an das Pult, schrieb mehrere Depeschen und übergab sie seinem kleinen Diener. Dann warf er sich in den Stuhl, der mir gegenüberstand, schlug seine langen, dünnen Beine übereinander und faltete die Hände über dem Knie. »Ein sehr alltäglicher kleiner Mord«, sagte er, »vermutlich bringst du mir etwas Besseres.« »Du bist der Sturmvogel, der ein Verbrechen ankündigt, Watson. Was gibt's denn?« Ich reichte ihm den Brief, den er mit großer Aufmerksamkeit durchlas. »Sehr viel lässt sich nicht daraus entnehmen, wie mir scheint«, sagte er. »So gut wie nichts. Doch interessiert mich die Handschrift. Es ist nicht seine eigene. Eben darum. Eine Frau hat den Brief geschrieben.« »Bewahre, es ist eine Männerhand«, rief ich. »Nein, die Schrift einer Frau von seltener Charakterstärke. Es ist beim Beginn einer Untersuchung von Wichtigkeit zu wissen, dass der betreffende Klient in naher Beziehung zu einer Person steht, welche hervorragende Gaben besitzt, im guten oder bösen Sinne. Ich fange schon an, mich für den Fall zu interessieren. Wenn du nichts anderes vorhast, wollen wir gleich nach Woking fahren, um den Herrn Diplomaten aufzusuchen, der in solcher Klemme steckt, und uns die Dame anzusehen, der er seine Briefe diktiert. Wir hatten gerade noch Zeit, den Vormittagszug auf der Waterloo-Station zu erreichen. Eine etwa einstündige Fahrt brachte uns nach den Fichtenwäldern und dem Heideland von Woking. Briarbrae erwies sich als der Name eines Hauses, das inmitten weitläufiger Anlagen in geringer Entfernung vom Bahnhof dalag. Als wir unsere Karten abgegeben hatten, wurden wir in ein vornehm ausgestattetes Empfangszimmer geführt, wo uns schon nach kürzester Frist ein etwas wohlbeleibter Mann aufs gastfreundlichste begrüßte. Er mochte eher 40 als 30 Jahre alt sein, aber seine roten Pausbacken und munteren Augen gaben ihm das Aussehen eines dicken, durchtriebenen Jungen. »Wie froh bin ich, dass Sie da sind«, sagte er uns die Hände schüttelnd. »Percy hat den ganzen Morgen über nur immer nach Ihnen gefragt. Der Ärmste klammert sich an jeden Strohhalm. Ich soll Sie auch im Namen seiner Eltern willkommen heißen. Schon die bloße Erwähnung der Angelegenheit ist Ihnen äußerst peinlich.« »Wir haben noch gar nichts Näheres darüber gehört«, versetzte Holmes. »Sie selbst sind offenbar kein Mitglied der Familie.« Der Herr sah überrascht auf, dann erwiderte er lachend, »Sie werden wohl das J.H. auf meinem Siegelring bemerkt haben. Ich wollte schon über Ihren Scharfsinn staunen. Mein Name ist Joseph Harrison, und da Percy mit meiner Schwester Anna verlobt ist, zähle ich bald wenigstens zu den angeheirateten Verwandten. Sie werden meine Schwester bei ihm im Zimmer finden. Sie pflegt ihn seit 2 Monaten ohne Rast und Ruhe. Gehen Sie lieber gleich zu ihm, ich weiß, mit welcher Ungeduld er auf Sie wartet.« Das Gemach, in das man uns wies, lag im nämlichen Stockwerk und diente zugleich als Wohn- und Schlafzimmer. Zierlich geordnete Blumen, die auf Gesimsen und hier und da in den Ecken standen, gaben ihm ein freundliches Aussehen. Auf einem Sofa am offenen Fenster, durch das die laue Sommerluft und die Wohlgerüche des Gartens hereinströmten, lag ein junger Mann mit bleichen, eingefallenen Wangen. Ein Mädchen, das neben ihm saß, stand auf, als wir eintraten. »Soll ich fortgehen, Percy?« fragte sie. Er hielt ihre Hand fest, so dass sie bleiben musste, und begrüßte mich herzlich. »Wie geht's dir, Watson?« fragte er. »Du hast dich sehr verändert. Das macht der Bart. Mich hattest du wohl auch kaum wiedererkannt. Der Herr ist vermutlich dein berühmter Freund Sherlock Holmes.« Ich stellte ihn mit kurzen Worten vor und wir setzten uns beide. Der dicke junge Mann hatte sich entfernt, aber seine Schwester nahm neben dem Kranken Platz, der ihre Hand nicht losließ. Sie war eine ungewöhnliche Erscheinung mit den großen, dunklen, italienischen Augen, der schönen Olivenfarbe des Gesichts und der reichen Fülle tiefschwarzen Haares. Nur die Gestalt war etwas zu kurz und gedrungen. Ihre blühenden Farben machten die Blässe und Magerkeit des armen Färbs nur noch auffallender. Um so wenig wie möglich von Ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen, will ich Ihnen die Sache ohne alle Umschweife vortragen, sagte er, sich auf dem Sofa in die Höhe richtend. Ich war ein lebensfroher, vom Glück begünstigter Mann und stand im Begriff, mich zu verheiraten, als ein unerwartetes, furchtbares Missgeschick plötzlich meine ganze Zukunft zerstörte. Watson hat Ihnen vielleicht mitgeteilt, dass ich eine Stelle im Auswärtigen Amt bekleidete. Durch Lord Holdhurst, meines Onkels Einfluss, war ich rasch auf einen verantwortlichen Posten gestellt worden. Als mein Onkel Minister des Äußeren wurde, gab er mir verschiedene wichtige Aufträge, die ich stets so glücklich zum Abschluss brachte, dass er zuletzt ein unbegrenztes Vertrauen in meine Umsicht und Leistungsfähigkeit setzte. Vor etwa 10 Wochen, oder um ganz genau zu sein, am 23. Mai, rief er mich in sein Privatzimmer, lobte mich wegen der guten Dienste, die ich ihm bisher geleistet, und teilte mir mit, dass er mir wieder die Ausführung eines wichtigen Geschäfts anvertraute. Trauen wolle. Dies hier, sagte er und nahm eine graue Papierrolle aus seinem Schreibtisch, ist das Original eines geheimen Vertrages zwischen England und Italien. Zu meinem größten Bedauern sind schon Gerüchte über den Inhalt desselben durch die Presse an die Öffentlichkeit gedrungen, und es ist von ungeheurer Wichtigkeit, dass nichts Näheres bekannt wird. Die französische und russische Gesandtschaft würden gern große Summen bezahlen, um sich einen Einblick in diese Schrift zu verschaffen. Am liebsten behielte ich die Papiere ganz bei mir im Schreibtisch, wäre es nicht unumgänglich nötig, eine Kopie davon anfertigen zu lassen. Du hast doch ein Pult mit gutem Verschluss in deinem Büro? Jawohl. Dann nimm den Vertrag und schließe ihn sorgfältig ein. Ich werde es einzurichten wissen, dass du nach Schluss der Geschäftsstunden allein zurückbleiben und die Abschrift ungestört machen kannst, ohne zu fürchten, dass man dich dabei beobachtet. Wenn du fertig bist, schließe Original und Kopie wieder in das Pult und händige mir beides morgen früh persönlich ein. Ich nahm die Papiere. »Bitte einen Augenblick«, unterbrach ihn Holmes. »Waren Sie beide allein während dieser Unterredung?« »Ganz allein. In einem großen Raum? Das Zimmer mag etwa 30 Fuß lang sein und ebenso breit.« »Sie standen in der Mitte?« »Ja, ungefähr.« »Und sprachen nicht laut?« »Mein Onkel spricht gewöhnlich mit sehr leiser Stimme und ich habe fast nichts gesagt.« »Danke sehr«, versetzte Holmes und schloss die Augen. »Bitte fahren Sie fort.« Ich tat alles, wie er es mir vorgeschrieben hatte, und wartete, bis die anderen Angestellten sich entfernten. Einer von ihnen, Charles Gouraud, der mit mir im selben Zimmer arbeitete, hatte noch einige Rückstände zu erledigen. Ich ließ ihn da und ging zum Essen. Als ich zurückkam, war er fort. Nun machte ich mich gleich ans Werk, denn ich wünschte, so schnell wie möglich mit der Arbeit fertig zu werden. Joseph Harrison, den Sie hier gesehen haben, war in der Stadt. Ich wusste, dass er mit dem 11-Uhr-Zug nach Woking fahren wollte und hätte ihn gern begleitet. Als ich den Vertrag in Augenschein nahm, erkannte ich sofort, dass mein Onkel die Wichtigkeit des Dokuments keineswegs übertrieben hatte. Ohne mich auf Einzelheiten einzulassen, will ich nur erwähnen, dass darin die Stellung Großbritanniens zum Dreibund klargelegt und auseinandergesetzt war, welchen politischen Standpunkt England einnehmen würde, falls die französische Flotte im mittelländischen Meer ein vollkommenes Übergewicht über die italienische Seemacht erringen sollte. Es handelte sich überhaupt ausschließlich um Fragen, welche die Marine betrafen. Rasch überflog ich noch die Namen der hohen Würdenträger, die den Vertrag unterzeichnet hatten, und machte mich dann an die Abschrift. Das umfangreiche Dokument enthielt 26 Artikel und war in französischer Sprache abgefasst. Ich schrieb so schnell ich konnte, doch hatte ich, als es 9 Uhr schlug, nicht mehr als 9 Artikel fertig. Dass ich den Zug noch erreichen würde, schien aussichtslos. Von dem Abendessen war ich schläfrig geworden, auch hatte ich nach der langen Tagesarbeit ein dumpfes Gefühl im Kopf und glaubte, eine Tasse Kaffee würde mich auffrischen. Am Fuß der Treppe hat der Türhüter eine kleine Kammer, wo er die Nacht über bleibt. Die Beamten, welche Überstunden haben, lassen sich häufig von ihm auf seiner Spirituslampe Kaffee kochen. Ich klingelte, damit er heraufkommen sollte. Zu meiner Verwunderung erschien statt seiner eine große, ältliche Frau mit groben Gesichtszügen. Sie hatte eine Schürze vor und sagte mir, sie sei des Türhüters Frau und als Putzerin im Hause beschäftigt. So bestellte ich denn meinen Kaffee bei ihr. Ich schrieb noch 2 Artikel ab und wurde immer schläfriger, so dass ich, um mich wach zu erhalten, ein paar Mal im Zimmer auf und ab ging. Warum nur der Kaffee nicht kam? Ich öffnete die Tür und trat hinaus, um die Ursache der Verzögerung zu ergründen. Aus meinem Arbeitszimmer, das keinen anderen Ausgang hat, führte ein gerader, schwach erleuchteter Korridor bis zu einer gewundenen Treppe, welche unten im Hausflur mündete, an dessen Ende man zur Stube des Türhüters gelangt. Ist man die Treppe zur Hälfte hinuntergegangen, so kommt man an einen Absatz, von dem aus ein zweiter Korridor im rechten Winkel zur Hintertreppe und nach einer Seitentür führt. Dieser Eingang wird nicht nur von der Dienerschaft benutzt, sondern auch von den Angestellten, wenn sie aus der Charlesstraße kommen und ihren Weg abkürzen wollen. Hier ist eine rohe Skizze der ganzen Örtlichkeit. Danke sehr, ich glaube, Ihren Ausführungen gut folgen zu können, sagte Sherlock Holmes. Ich empfehle diesen Punkt Ihrer besonderen Beachtung, er ist von größter Wichtigkeit. Die Treppe hinuntergehend kam ich in den Flur und fand den Türhüter in seiner Kammer fest eingeschlafen. Im Kessel neben ihm kochte das Wasser so stark, dass es bis auf die Diele spritzte. Eben streckte ich die Hand aus, um den Mann aus dem Schlaf zu wecken, als eine Glocke, die über meinem Haupte hing, zu läuten begann und er erschrocken auffuhr. »Ach, Sie sind's, Herr Phelps«, sagte er verwirrt um sich blickend. »Ich bin heruntergekommen, um zu sehen, ob mein Kaffee fertig ist.« Während das Wasser ins Kochen kam, bin ich eingeschlafen. Er sah mich an und blickte dann mit wachsender Verwunderung nach der Glocke hinauf, die noch immer in zitternder Bewegung war. »Wer hat denn aber geläutet, wenn Sie hier waren, Herr Phelps?« »Geläutet? Was für eine Glocke ist das?« fragte ich. »Die Glocke von Ihrem Büro. Mir stand das Herz still, also war jemand dort im Zimmer, wo das kostbare Schriftstück auf dem Tische lag. Wie wahnsinnig stürzte ich die Treppe hinauf und durch den Gang. Kein Mensch war im Korridor, Herr Holmes, kein Mensch war im Büro. Ich fand alles genau so, wie ich es verlassen, nur die mir anvertrauten Papiere waren von dem Schreibpult verschwunden, auf dem sie gelegen hatten. Die Abschrift war noch da, aber das Original war fort.« Holmes saß aufrecht in seinem Stuhl und rieb sich die Hände. Dies Rätsel war so recht nach seinem Herzen, das sah ich wohl. »Nun, und was taten Sie?« murmelte er. Ich wusste sofort, dass der Dieb die Hintertreppe heraufgekommen sein müsse. Auf dem Wege vom Haupteingang her wäre ich ihm natürlich begegnet. »Sie sind überzeugt, dass er nicht die ganze Zeit über im Zimmer verborgen war oder im Korridor, von dem Sie sagten, er sei nur schwach erleuchtet gewesen?« »Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weder das Zimmer noch der Korridor bietet das geringste Versteck.« »Ich danke Ihnen. Bitte fahren Sie fort.« Der Türhüter hatte meine entsetzte Miene gesehen und kam hinter mir die Treppe hinauf. Wir liefen nun beide durch den Gang und die steile Stiege hinunter, die nach der Charlesstraße führt. Die Tür unten war nicht verschlossen, wir stießen sie auf und eilten hinaus. Im selben Augenblick hörte ich, wie die Uhr vom nahen Kirchturm 3 Schläge tat. Es war 9:45. »Das ist ein höchst wichtiger Umstand«, sagte Holmes, während er die Zahl auf seiner Manschette notierte. Draußen war es dunkle Nacht und es fiel ein feiner, warmer Regen. Auf der Charlesstraße ging kein Mensch, aber wo sie ganz am Ende mit Whitehall zusammenstößt, war wie gewöhnlich ein dichtes Gedränge. Barhäuptig liefen wir die Straße hinunter und trafen an der Ecke einen Polizisten. »Ein Diebstahl«, stieß ich keuchend heraus. »Aus dem Ministerium des Äußeren ist ein Schriftstück von unermesslichem Wert entwendet worden. Ist hier jemand vorbeigekommen?« »Ich stehe seit einer Viertelstunde hier«, entgegnete er. »Während dieser Zeit ist nur eine Person hier vorübergegangen, ein großes, schon bejahrtes Frauenzimmer mit einem Umschlagetuch.« Ach, das ist gewiss nur meine Frau gewesen, meinte der Türhüter. Sonst haben Sie niemand gesehen? Keinen Menschen. Dann muss der Dieb nach der anderen Seite entkommen sein, rief der Türhüter, mich am Ärmel fassend. Ende von Abschnitt 11.